Dialoge, Seite 152. Man wird nicht aufhören, das Land von den großen Grundsätzen des modernen Rechtes, von den großen Fragen zu unterrichten, welche die Menschen bewegen. Der enthusiastischste, weltumfassendste Freisinn wird aus meinen Schriften atmen. Die Völker des Abendlandes lieben die orientalische Ausdrucksweise, daher wird die Ausdrucksweise aller amtlichen Erörterungen, aller offiziellen Kundgebungen stets bilderreich sein müssen.